Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die großartige Spieleserie Diablo. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Dämonen eingeladen. Hallo Dämonio, wie geht's dir? Ich will da nicht raus. Wieso, was will denn nicht raus? Das sind so viele Helden, ich will da nicht raus. Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hey Markus. Hallo. Du kennst Diablo selbstverständlich mal, würde ich sagen. Von der Pike an, selbstverständlich. Vom ersten Teil an. Wie bist du zu Diablo gestoßen damals? Das war tatsächlich mitunter eins der ersten Spiele, die ich selbst haben wollte. Ehrlich? Oh. Und die ich einfach bekommen habe, weil, ja, gut, in den Dungeon rein, bisschen was looten, ist schon nichts dabei. Ein Hoch auf Elternlogik. Wer Diablo nicht kennen sollte, Diablo ist ein Action-Rollenspiel, eines der ersten tatsächlich, die das gute alte Looten- und Level-System eingebaut haben, mit Random Dungeons, die sich immer anders generieren. Und das Spiel wurde entwickelt damals von Blizzard Entertainment, als Blizzard noch gut war. Ist das lange her? Manche behaupten, wir träumen, wenn wir sowas behaupten. Es ist sehr, sehr, sehr, sehr lange her, leider. Aber gut. Ich habe damals Diablo kennengelernt, als es auf verschiedenen Heft-CDs war. Ich habe ja damals sehr, sehr viele Videospielzeitschriften gesammelt. Und irgendwie hatte jeder damals Diablo 1 als Vollversion auf seiner Heft-CD. Wirklich jeder. Und du hast Diablo irgendwann in kennst du noch diese Spieleboxen, diese Pyramide? Ja. Da hast du das Ding hinterhergeschmissen gekriegt irgendwann für 1 Euro oder für 50 Cent irgendwann. Also ich hab's mehrfach gehabt und hab's dann auch tatsächlich gespielt und sehr beeindruckt davon. Das hat jede Menge Spaß gemacht. Das erschien übrigens ursprünglich im Januar 1997. Das heißt, das Spiel ist scheiße alt. Dementsprechend sieht's auch aus. Die Grundprämisse von diesem Spiel ist, man sucht sich einen Charakter aus. Ich glaube, es waren damals, ich weiß gar nicht, wie viele es an der Zahl waren. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall konntest du einen Barbaren, einen Magier oder Magierin, soweit ich mal weiß. Und ich habe die andere Dings vergessen. Es gibt, glaube ich, später noch mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall gab es Barbar, Magier und ich glaube Paladin war es noch. Stimmt. Diesen Charakter konnte man sich auswählen und so ist man dann in dem Dorf Tristram gelandet, in dem sich unter der Kirche des Dorfes Dämonen eingenistet haben. Und so geht halt der Spieler, also der Charakter, den man sich aussucht, geht in Dungeons, haut Skelette und Viecher kaputt, geht dabei immer weiter nach unten, findet neue Waffen, neue Rüstungsteile mit besonderen Eigenschaften, Zaubersprüche und so weiter. Und man tut sich sozusagen so aufleveln. Natürlich erfüllt man auch wie immer Quests und so weiter. Und am Ende des Spiels wartet der Diablo. Hast du Diablo 1 durchgespielt? Ja. Ich auch. Es war ja nur ein die Musik genießen, ständig auf Zombies, Skelette, Dämonen, alle Arten von Monstern, die einem begegnen, niederzuschnetzeln und es genießen, wie die Glutgegenstände in der Luft einmal ein Salto machen und schwungvoll am Boden landen. Damals noch nicht. Damals war einfach nur brr, brr, oder brr, hat es da gemacht und lag damals auch schon Zeug am Boden. Es sah schon geil aus, ja. Also für die damalige Zeit sah das Spiel. Im zweiten war es ja noch geiler. Da haben sie ja wirklich einen sichtbaren Salto gemacht. Ja, das schon. Also der erste Teil, der damals erschien, war damals schon sehr beeindruckend. Ich habe ihn halt sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel später gespielt. Aber das Spiel war ziemlich geil. Das hat sich unglaublich gut verkauft und war ein abartig riesengroßer Erfolg für Blizzard damals. Und ich bin auch, es hat schon was, wenn man um 1 Uhr morgens plötzlich vor Diablo steht. Ist schon ziemlich geil gewesen, das Spiel damals. Es gab 16 Ebenen, die man halt. Und zwischendurch hat man noch ein paar Quests erfüllt für die Bewohner. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Schmied wollte irgendwas haben oder die Magd da wollte irgendwie, dass du irgendjemanden findest in irgendeinem Level oder sowas. Dann musstest du halt die Dinger erledigen. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Hat jede Menge Fun gemacht, das Ding. Und ich hab's damals auch durch. Wusstest du, dass es ein Add-on dazu gibt? Das wusste ich tatsächlich nicht. Es gibt das Add-on Hellfire. Das Spiel Hellfire ist noch im selben Jahr erschienen und wurde von der Sierra-Gruppe entwickelt. Und ja, der zeitliche Rahmen für den Auftrag war sehr eng gesteckt damals. Das heißt, die haben die Erweiterung noch im Dezember 97 veröffentlicht. Hierdurch wirkte das ein bisschen unfertig. Das Spiel wirkte ein bisschen unfertig. Es gab noch keinen Multiplayer. Es gab damals auch einen Multiplayer für den ersten Teil, wo man mit mehreren Leuten zusammenspielen konnte. Und es gab neue Labyrinthbereiche, ich glaube 4 neue Level. Und es gab dann den Monk, also den Mönch noch dazu, der dann mit Stäben und Zeug angreifen konnte. Das war ganz witzig. Es gab 20 neue Monstertypen, 10 neue Zaubersprüche, zahlreiche neue Items und so weiter. Erinnerst du dich noch an die wunderbare Endsequenz von Diablo? Oh, also so lang wie es her ist, kann ich mich da echt nicht mehr dran erinnern. Ich werde das nie vergessen. Ich habe auf PlayStation 1 durchgespielt. Ja, es gab auch eine PlayStation-Fassung davon. Ich werde es nie vergessen, weil das hat mich nicht mehr losgelassen, diese Endsequenz. Weil am Ende besiegt man Diablo und vor dir liegt ein toter Zivilist, dem ein Splitter aus dem Schädel fällt. Und dein Charakter, egal welchen Charakter du spielst, fällt nichts Besseres ein, als sich dieses Ding selbst in den Schädel zu rammen und so endet dieses Spiel. Jetzt sag mal ehrlich, das hätte jeder von uns getan. Na, ich nicht. Es geht hier schließlich um Macht und Gold. Also ich auf gar keinen Fall. Es gab dann natürlich auch, das erfolgreich war, einen Nachfolger und der erschien im Jahr 2000. Den habe ich gespielt wie bescheuert, aber nie beendet. Du hast den zweiten nie durchgespielt? Nein, weil ich einen Charakter gespielt habe und zwar die Zauberin, glaube ich, war das. Nein, die Assassinin oder so habe ich gespielt, die noch im Addon noch dazu kam. Das gab es übrigens auch in Addon zu Lord of Destruction. Hieß es Lord of Destruction? Ja, Lord of Destruction hieß das Ding. Da gab es, glaube ich, noch einen extra Charakter zu, weil diesmal konnte man außerdem zwischen Amazone, Barbar, Zauberin, Paladin und Toten beschwören. Und ich habe mir einen Charakter ausgesucht, ja, die Assassinen, die ich komplett verskillt habe. Skillt? Ja, ich saß dann am Ende da, ich war im letzten Kapitel. Und war kurz in dem Raum vor Diablo, aber ich kam nicht rein, weil ich alles auf Fallen geskillt habe, was ein kompletter Fehler war. Das heißt, die Monster haben dich einfach immer wieder geknüppelt. Ich wurde getoo-shotted. Oh. Ich hatte beschissene Ausrüstung, ich hatte alles auf Fallen geskillt, weil ich gedacht habe, hey, ich schmeiß den Scheiß in den Raumlauf und ging drum, passt schon. Das war ein absoluter Fehler. Einfach Loot-Farming. Hätte ich machen können, aber dafür hatte ich dann irgendwann keinen Bock. Ich erinnere mich noch. Oder neu anfangen, ja. Aber ich habe irgendwie nie. Ich habe es dann jedes Mal, wenn ich es neu angefangen habe, habe ich es ganz kurzer Zeit wieder aufgehört, weil ich da irgendwie nie richtig wieder Bock drauf hatte. Ich weiß auch nicht wieso. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich die Ingame-Musik habe ich ausgestellt, habe meinen eigenen Soundtrack auf volle Lautstärke über meine Kopfhörer gehört und saß dort an meinem furchtbaren Uraltrechner, in dem dieses Spiel langsam angefangen hat zu ruckeln und habe dieses Spiel gespielt. Dein wie alter Rechner. Bescheuert. Ah ja, mein Uraltrechner. Oh, das je. War ein Katastrophe. Weiß nicht, wie du da je überhaupt irgendwas gespielt hast auf dem Ding. Ja, man hatte halt nichts, ne? Man hatte halt keine Möglichkeit, irgendwas abzudaten, also hat man sich dann hingesetzt und uralte Sachen gespielt. Schau uns heute an, heute spielen wir es trotzdem auf Konsole. Ja. Den zweiten gab es halt nie auf Konsole bis zu 2021. Ja, leider. Gab es den vorher nie auf Konsole, leider. Ja, hast du den zweiten auch durchgespielt, bestimmt? Ich habe ihn durchgespielt, ja, nachdem mein Dad tatsächlich mir beigebracht hat. Weil ich habe mich immer beschwert, dass die Steuerung mit Tastatur, Maus für mich ungewöhnlich war. Weil ich ja den ersten mit Controller gespielt habe. Ja, den, dann hat er einen Controller gekauft, damit ich es auf dem PC einfach so spielen konnte, wie ich es gewohnt war. Ich weiß gar nicht, ob der zweite überhaupt Konsolenanbindungen hatte. Ich glaube, da brauchtest du so ein Toolmap für, dass du das irgendwie einstellen Richtig, konntest. also darum sagte ich, das hat alles mein Dad damals eingerichtet. Der hat dafür gesorgt, dass ich es mit Controller spielen konnte. Nicht Wie, schlecht. war mir egal. Ja. Storytechnisch fand ich die Story eigentlich ziemlich geil. Awesome. Die Ja. Sprecher. Die Die Sprecher. Oh, Oh. die fantastischen, großartigen deutschen Sprecher. Da hat, das muss man Blizzard lassen. Das haben sie bis zu Overwatch gut hingekriegt. Mit den deutschen Sprechern. Die deutschen Sprecher von Overwatch sind Katastrophe. Aber die deutschen Sprecher in diesem Spiel sind fantastisch. Jeder einzelne gibt richtig Inbrunst, also gibt richtig das her, für was man ihn auch bezahlt. Das ist fantastisch gewesen, dieses Spiel. Absolut herrlich. Handlungstechnisch beginnt dieses Spiel in einer Irrenanstalt, in dieser großartigen, wunderschönen Zwischensequenz. Eine dunkle Figur mit Kutte betritt die Zelle von Marius und setzt sich vor ein Fenster. Marius scheint in dem Besucher den Erzengel Tyrael zu erkennen und beginnt ihm seine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte des dunklen Wanderers, dem Held aus Teil 1. Das ist das Schöne. Der Held aus Teil 1 ist jetzt ein dunkler Wanderer, der von Dämonen besessen ist und Dämonen herbeibeschwören kann. Und Marius folgt ihm. Der Wanderer lässt es einfach zu. Er braucht anscheinend jemanden, der seine Geschichte erzählt. Okay. So hab ich das in Erinnerung. Marius ist ihm gefolgt, die kompletten Kapitel über und hat jedes Kapitel erzählt. Und du läufst halt hinterher als Charakter. Das heißt, du siehst halt, was der Kerl angerichtet hat, und tust das Ganze halt verhindern. Sozusagen, oder wieder bereinigen. Was derjenige halt angestellt hat. Muss ich ehrlich Das sagen, Ganze hatte ich ist. nie so wahrgenommen. Es ist schon so, weil du hast ja da am Anfang dieses brennende Wirtshaus gesehen, ne? Da, wo die ganzen Dämonen aufgetaucht sind. Und der Wanderer geht einfach und der Marius läuft ihm halt einfach hinterher. Und so erzählt er dann auch, was dieser Kerl angestellt hat, was er gemacht hat, während der Marius einfach nur eben hinterherläuft. Und im Prinzip das gesehen hat, was dieser Kerl getan hat. Wie gesagt, ihr bereinigt halt das Ganze in den 4 Kapiteln und es ist ein absolut fantastisches Spiel in jeglicher Hinsicht. Die Bosse sehen geil aus. Die Grafik ist, finde ich, immer noch hübsch. Er hat so seinen eigenen Stil, finde ich, ist immer noch hübsch und ist einfach ein fantastisches Game gewesen. Es gab dann noch für den Add-on Lord of Destruction einen fünften Akt, der direkt am Ende des Hauptspiels anspielt. Das habe ich nie gespielt, Lord of Wollte ich Destruction. gerade fragen, hast du das gespielt? Weil ich Nein. tatsächlich nicht. Nein, Das war ich noch zu habe. Zeiten, wo ich von dieser DLC-Ding nichts gehalten habe. Ich dachte, das ist Es wie Internet. war Vergiss noch schon kein wieder. DLC, war noch kein DLC, es war ein Add-on. Oh, Sowas gibt es ja Entschuldigung, heutzutage ja. nicht mehr. Aber Gibt's dann siehst heutzutage du, nicht ich hatte in einer gewissen Form recht. Add-ons sind einfach verschwunden. mehr. Es gab ja auch witzige Speziallevel im zweiten Teil, wo an das grandiose Kuh-Level, falls du dich noch daran erinnerst. Oh, gab es da schon das Regenbogenlevel oder war das nur im Dreier? Das war im dritten. Im zweiten gab es das Q-Level. Das habe Richtig, ich das war nie eigentlich erreicht. Reset. Also, ich habe es nie geschafft. Unter der Voraussetzung, das Spiel in einem Schwierigkeitsgrad durchgespielt oder ein spezielles Item aufgesammelt zu haben und das besondere das und auf besondere Weise verwandt zu haben, also benutzt zu haben, kann man in einen Bereich gelangen, in dem es von Hellebarden schwingenden Kühen wimmelt. Also, es ist schon witzig gemacht. Es gab ja auch einen Multiplayer, der heutzutage immer noch gespielt wird, der heute immer noch sehr, sehr beliebt ist. Echt? Ja, er wird immer noch gespielt, ist sehr, sehr beliebt, aber er ist mittlerweile verseucht von Cheatern ohne Ende. Leider. Und es gab einen Haufen Mods. Ich erinnere mich noch an die Überraschungseier-Mod. Kennst du die? Nee, ich hab immer ohne Mods gespielt. Ich habe mal die Mod damals ausprobiert. Da gab es die UI-Mod war, Du hast halt Ü-Eier gefunden, also Stücke von Ü-Eiern, die du zusammengelegt hast, hast du so eine Lootbox gehabt, so eine Art. Und alle Dungeons waren random. Das heißt, also komplett random. Das heißt, du konntest in den ersten Dungeon gehen und wenn du Pech hattest, im letzten Dungeon landen im Game. Also es war komplett Chaos. Das heißt, es war aber cool. Du konntest mit dem einen Ei eigentlich direkt bei Diablo landen. Kann passieren, ja, aber Diablo ist nicht dann der Hauptgegner gewesen. Diablo wäre dann der erste Gegner des ersten Kapitels gewesen. So haben die das dann abgespielt. Es ist komplett bescheuert gewesen. Es war ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch existiert oder supported wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte man das Spiel auch sehr gut modden. Und es gibt immer noch Gegenstände zusammen, die auch über eBay damals verkauft wurden. Ach ja, stimmt. Da, wo man ja so Money Trading noch betrieben hat. Ja, ja, wo man sich einen Dings erfarmt hat und das dann über eBay versteigert hat. Warum auch immer. Bis dann es reihenweise einfach nur noch strafrechtlich verfolgt wurde. Richtig. Den zweiten Teil kriegt man heute noch wunderbar, dadurch, dass es jetzt in Resurrection-Version erschienen ist, auf PC und Konsole. Den ersten Teil kriegt man übrigens plus Addon auf, rate, MMO, Moment, GOG. Good Old Games, richtig. Ich hab's mir damals gekauft, als es rauskam. Für 9,19 €. Das ist tatsächlich okay. Wenn es im Angebot ist, kostet es, glaube ich, 5 oder 6 Euro. Aber auch der 10er ist Diablo 1 locker wert. Also, wenn ihr Diablo 1 nochmal spielen wollt, plus Hellfire, Good Old Games. Ich sollte echt irgendwann anfragen, ob ich irgendwie Werbung machen kann. Du willst auch nur einen Code oder so pro Nein. Stream. Ein Code pro Podcast. Pro Podcast. Das wäre eine witzige Idee. Nee, das wird niemals. Das funktioniert nicht. Trotzdem, wenn ihr euch für Diablo 1 interessiert, Good Old Games. Auf jeden Fall. Allgemein, wenn euch für alte Spiele interessiert, Good Old Games. Der zweite Teil, wie gesagt, gibt es doch jetzt auch auf Konsole. Er funktioniert wunderbar auf Konsole. Er spielt sich sehr gut auf Konsole. Und als ich die Beta gespielt habe, die offene, war ich sofort wieder drin. Das war so ein Nostalgiegefühl. Das war der Hammer. Ich habe es ja gestreamt gehabt. Ja, du hast ich habe ja zugeguckt. Gesehen. Oh. Und da war auch Nostalgie war sofort da. Ja, es war so ein geiles Game. Ich will tatsächlich mich zumindest so lange beherrschen, bis es mal 25 oder so kostet. Ich hab's gekauft, als es rauskam. Ich dachte, fuck it, ich will das haben. Und hast du es durchgespielt? Nein, natürlich nicht. Weil jetzt hättest du wieder die Chance. Weil ich wie immer von irgendeinem Scheiß abgelenkt werde, wie jedes Mal. Jetzt hast du die Chance. Jetzt hätte ich die Chance dazu, ja. Wie gesagt, Spiel ist großartig, ist absolut fantastisch. Es gibt einen Haufen Mods dafür. Den zweiten kann man immer noch wunderbar spielen. Und dann gab es im Jahre 2012, ist das schon so lang her? Wow. Ja. Gab es Diablo 3. Weißt du jetzt, wie lange alle Fans warten? Scheiße. Diablo 3 hast du damals umsonst gekriegt, soweit ich noch weiß, richtig? Ja. Wie hast du das angestellt? Wie ich es umsonst gekriegt habe? Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie. War das nicht irgend so eine Sonderaktion wieder mit WoW? Ich glaube ja. Wenn du, glaube ich, ein Jahr WoW kaufst, dass du das Spiel dazu gekriegt hast, glaube ich, so war das. Oder wenn du das neue Addon kaufst und dann noch irgendwie ein Jahr dazu oder so, irgend so ein Dreh war es. Irgend so ein Dreh war es auf jeden Fall. Dachte ich mir, shut up and take my money. Das war noch zur Wohnheimszeit, erinnerst du dich noch? Ja, ja, das. Katastrophe. Wo man jedem geschenkten Spiel hinterhergesprungen ist. Ja. Oh Gott. Das wunderbare Diablo 3, was meines Erachtens immer noch gut aussieht und in sich immer noch gut spielt, ist ein großartiges Spiel. Ich habe es mir damals für die PlayStation 3 gekauft, als es ein Jahr später erschien. Im 3. September 2013. Urplötzlich hieß es, ja, wir machen eine Konsole. Wir sind so, what? Echt jetzt? Geil. Also habe ich es mir am Verkaufstag bin ich in die Stadt gefahren, habe mir Diablo 3 gekauft und habe Diablo 3 gespielt, wie bescheuert. Und ich habe es geliebt. Ich fand es großartig. Ich habe irgendwann erst 7 Jahre später in der Grabbelkiste bei Saturn für PlayStation PS4. Gekauft. Für PS4, ja. Für PS4. Und dann für einen 10er nochmal für die Switch, weil da die Erweiterungs-Addon auch dabei ja, war. Ja, ich habe mir das dann auch noch irgendwann mal noch für die PS4 dazu geholt mit dem Addon. Ich habe damals Diablo 3 an einem Tag durchgespielt. Es war ja auch nicht so, sorry, Diablo 3 an einem Tag durchzuspielen ist, kannst du auf einer Arschbacke absitzen. Das waren 14 außer, oder 16 Stunden. Ich möchte nur relativieren, außer du spielst es auf dem entsprechenden Schwierigkeitsgrad, dann brauchst du ein bisschen länger, weil du noch nicht das Equipment hast. Ich hab's auf normal gespielt. Ja, da fängt man ja normal an und dann geht man langsam nach oben, weil du auf den höheren Schwierigkeitsgraden einfach die Ausrüstung brauchst. Von deinem ersten kriegst du auch bessere Beute. Da kriegst du auch bessere Sachen, ja. Bessere Beute, ja, ist klar. Aber ich habe es auf normal damals in 16 Stunden durchgespielt. An einem Tag. Ich hab's geliebt. Ich fand's großartig. Ich fand die Story fantastisch. Spielt 20 Jahre nach den Vorkommnissen von Diablo 2. Es ist ein großartiges Spiel. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Leute es so dermaßen hassen von der Story her. Ich kapiere es nicht. Weil die Leute, Story einfach klischeehaft kurz ist. Ja, die Leute hassen vor allem Lea. Ich muss ehrlich sagen, storytechnisch hat es mich überhaupt nicht abgeholt. Echt? Mich schon? Überhaupt komplett. Nicht. Es war zu langweilig. Ich habe eine Story erwartet, wie damals Diablo 2. Schöne Geschichten, ja. Schöne Quests, schöne Stories und im Endeffekt habe ich ein Schlauchlevel, dem ich von A nach B entlanglaufe. Bis ich bei Diablo bin und dem niederkloppe. Du hattest weniger Freiheiten, so tatsächlich. Die Level waren immer noch riesig. Aber ich verstehe auch warum. Weißt du, das ist ja das, ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Warum? Diablo 3 ist ein Spiel, das für Multiplayer-Leute ausgelegt ist. Nicht für den Singleplayer-Spieler. Irgendwie schon, ja. Nicht wenn man für sich den so Story-Spieler von nebenan, sondern du musst es mehrfach durchspielen, um die Ausrüstung zu farmen, um dein, wie ist es, eine Season, um in der Season möglichst schnell da auf Albtraum, Albtraum 2, Albtraum 3, Albtraum 4, Super Chaos und wie die Schwierigkeitsstufen alle heißen, ja. Da durchzurushen. Die neue ist übrigens heute gestartet, by the way. Aber für einen Solo-Player, also jemanden wie mich, der nur eine schöne Story erleben will, sind 13 Stunden fürs Durchspielen echt nicht viel. Und das die Story stimmt, dann auch noch super platt, wo du dir denkst, okay, ich wusste nach dem ersten Kapitel schon, dass das so ausgeht. Ich tatsächlich nicht. Ich habe mich von der Story echt, also die Story hat mich weitergetrieben tatsächlich. Also echt, die Story hat absolut, die hat mich weitergetrieben. Ich fand die so gut, ich fand die so interessant, ich fand die so gut geschrieben, also ich persönlich, dass die mich gefesselt hat, dass ich weiterspielen wollte. Was denkst du, warum ich bisher das Addon noch nicht durchgespielt habe? Das habe ich nie angefangen. Weil ich muss wieder von vorne anfangen und diese erste Storyline durch. Das habe ich nie angefangen. Ich habe mir schon eingebildet, hey, ich mach's mir super einfach, dann schaffe ich es in 10 Stunden. Ich nehme den Totenbeschwörer. Aber dann ist das Spiel ja noch langweiliger. Ja, der Totenbeschwörer ist auch der Imba-Charakter schlechthin in dem Game. Der ist echt, also uff. Der also ich gehöre tatsächlich tendenziell eher zur Grandler-Fraktion. Ich fand's ein ganz nettes Spiel, zu kurz, die Story hätte ein bisschen besser geschrieben sein können, aber noch nicht auf der Hardcore-Fraktion, dass ich's wie die Pest hasse. Also ich fand's super, ich fand's absolut großartig und ich finde den dritten Teil einfach fantastisch. Nicht so gut wie den zweiten, ja, das ist wahr. Aber dennoch, ich finde den dritten absolut klasse. Das, obwohl du kein Multiplayer-Mensch bist. Obwohl ich kein Multiplayer... Nein, ich habe noch nicht ein Multiplayer gespielt, ich habe noch alleine durchgespielt. So wie es sich auch für Spiele gehört. Man spielt Spiele auch alleine durch. So. Und außer Monster Hunter, da macht der Multiplayer wenigstens Spaß. Ansonsten erinnerst du dich noch an die großartigen Ideen, die sie sich damals haben einfallen lassen? Oh, Mobile Game? Nein. Besser. Die Sachen für Diablo 3, wie zum Beispiel, du musst dauer online sein, um dieses Spiel spielen zu können. Ach, musst so, du heute immer noch. Auf den Konsolen musstest du das nicht, was ich sehr schön fand. Die hatten auch die großartige Idee, hey, wie wäre es mit einem Echtgeld-Auktionshaus? Das ist eine gute Idee, das will jeder. Kein Mensch wollte das. Das ist auch sehr schnell wieder abgeschafft worden. Ja, Gott sei Dank. Weil es eine dumme Idee war. Weil die damit Kohle machen wollten. Das war der einzige Grund. Die wollten nur damit Kohle machen, was halt kompletter Bullshit war. Einfach nur. Und dann war's, also das war ja, ist ja nicht nur deswegen zugrunde gegangen, weil sie damit Kohle scheffeln wollten. Es hatte ja eigentlich den Grund, dass die Season-Spieler es als unfairen Vorteil erachtet haben, für Leute, die da echtes Geld dann noch reinbuttern. Ja, weil es immer bei den Idioten gibt, die sowas tatsächlich echt. Ja, die sowas immer echtes Geld reinschmeißen, was ich nicht verstehen werde. Es gab auch eine Art PvP-Modus in so Arenen, was ich auch komplett Schwachsinn fand irgendwie, aber gut. Gibt es, braucht kein Mensch, yay. Man muss doch den klischeehaften PvP-WoW-Spieler abholen. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. ich fand die deutschen Sprecher super wieder. Absolut. Das auf jeden Fall, also. Durch die Bank fand ich absolut großartig. Ich hab's durchgespielt damals mit einem weiblichen Mönch und hatte tierisch Fun, Leuten das Skelett aus dem Körper zu treten oder Skelette das Skelett aus dem Körper zu treten. Das war ich hab's tatsächlich mit einem Hunter durchgespielt. Ich hab's, wie gesagt, ja, mit Mönch durchgespielt, da hatte ich richtig Bock drauf. Das hat mega Fun gemacht. Jeder der einzelnen Charaktere hat so eine eigene kleine Geschichte. Warum die das überhaupt machen, warum die da überhaupt lang gehen, finde ich auch sehr nett gemacht. Ich find's super, bis heute. Ich find's einfach großartig. Aber ich glaube, ich werde dieses Addon nie spielen, weil ich dann das Hauptspiel nochmal durchspielen müsste, wo ich mich irgendwie echt zwingen müsste. Irgendwie. Ich glaube, ich hab's zu Tode gespielt. Obwohl du die Story so gut findest. Ja, aber ich glaube, ich hab's zu Tode gespielt. In einem Rutsch hätte ich, glaube ich, nicht durchzocken sollen. Zu Tode deswegen. Spielen mit einmal durchspielen. Jetzt stell dir mal vor, es gibt Leute, die das, glaube ich, schon 80 oder 90 Mal durchgespielt haben. Ja, weil sie es auch in der Season durchrocken, wie die Irren. Ja, das stimmt allerdings. Weil sie einfach nur noch durchrennen. Alles skippen, einfach nur noch durchrennen. Ja, ja, das stimmt. So könnte man es auch machen. Ja, ist klar. Ja, also ich fand das Ding richtig gut. Aber irgendwann werde ich vielleicht mal Reaper of Souls mal durchspielen. Wer weiß. Vielleicht rappelt es mich ja und ich spiele es durch. Ach, wer ich weiß. Ich habe Let's Play geguckt. Mich hat es nach dem Let's Play noch weniger gerappelt, mich da nochmal durchzuquälen. Nur um den nächsten klischeehaften Story-Abschnitt zu erleben, der echt wieder so lahmarschig ist. Also wirklich immer nur meine Meinung und mein Eindruck davon, aber mich hat es echt nicht gepackt. Und spannend fand ich jetzt das Let's Play auch nicht. Kann an dem Streamer liegen, ich befürchte, aber es liegt eher an der Story. Ja, das kann verschiedene Ursachen haben, ja. Und dann hatte sich, kam Blizzard auf der BlizzCon, damals, ich glaube 2018 war das. Auf die totale Selbstmordidee. Auf die fantastische, großartige Selbstmordidee vor einer Gruppe von Hardcore-PC-Spielern folgendes Spiel anzukündigen. Moment, nicht nur Hardcore-PC-Spieler. Da waren auch die absoluten Hardcore-Diablo-Spieler drin, die ja seit 7 oder 8 Jahren war es damals, auf den 4. Teil warten. Ja, und was kündigen sie an? Diablo Immortal. Was fragt man sich jetzt, was zur Hölle ist Diablo Immortal? Diablo Immortal ist ein Handy-Game. Ein fucking Mobile-Game. Es war, die Ankündigung war fantastisch. Der Hauptentwickler, der davor stand, war komplett baff, als Leute ihn fragten, ist das ein verspäteter April-Scherz? Oder worauf er dann antwortete, don't you guys have any phones? Wo er dann komplette Buhrufe gekriegt hat. Wow! Ja, und es ist, du hast es damals dem Blizzard-Team irgendwie angesehen, dass die damit gar nicht gerechnet haben. Nein, die haben gedacht, hey, Diablo Immortal, wir strippen einfach von einem koreanischen Action-Game alles runter, benutzen dieselben Assets, schreiben Diablo drauf, veröffentlichen das Ding und machen einen Haufen Kohle. Das Spiel ist bis heute nicht erschienen. Das hat jetzt einen geschlossenen Beta-Test. Letztes Jahr. Ja. Das ist bis heute nicht erschienen. Was Müll ist. Es ist ein Mobile-Game. Es ist ein fucking Mobile-Game. Who the fuck cares, man? Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die Mobile-Games spielen, was ich nie verstehen werde. Aber es ist ein Mobile-Game. Scheiß auf Mobile-Games. Absolut. Die Dinger sind nur vollgestopft mit, ja, bezahle Geld, um weiterzukommen. Hey, möchtest du weiterspielen? Bezahl doch ein bisschen Kohle, komm schon. Das sind diese verkackten Mobile-Games. Und die haben Erfolg. Ich werde es nicht verstehen, aber okay, gut. Du kannst sie mobil spielen, während du zu Hause sitzt und im Lockdown bist. Ja, super, das kann ich auch mit einer Switch, das kann ich auch mit einer PS2, PS3, PSP. Ja, ich finde es immer noch schade, dass die Händler sich echt von dem Handy haben, vom Thron stürzen lassen. Furchtbar, absolut. Wegen Mobile Games. Ja, ja, Katastrophe. Es gab ja damals schon Mobile Games, noch bevor es diese ganzen... Ja, aber da waren sie ja nicht so groß. Ja, ja, Katastrophe. Und dann hat Blizzard noch einen Querschuss geleistet, wo sie irgendeinen gesperrt haben, weil er gesagt hat, Freiheit für Tibet, glaube ich, war das, oder irgendwie sowas. Oder Freiheit für, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas Kontroverses hat er gesagt, wo er auch recht hat. Und Blizzard hat denjenigen gesperrt, sein Preisgeld gestrichen. Und dann haben sie sich noch unbeliebter gemacht. Und dann haben sie im Jahre 2019 ganz schnell mehrere Spiele angekündigt, die auf gar keinen Fall in den nächsten Jahren erscheinen. Und unter anderem auch Diablo 4. Von dem, was es von Ende Diablo letzten Jahres und Ende oder Anfang diesen Jahres den nächsten Patzer sich geleistet und haben behauptet, der Zeitplan könnte etwas länger ausfallen, als sie ursprünglich gedacht haben. Als sie uns damals Diablo 4 gezeigt haben in diesem ganz kleinen Ding, war ich beeindruckt, wie gut es aussah. Aber auf derselben Seite habe ich gesagt, ja, vor 2025 sehen wir das Spiel nicht. Ich glaube, das weiß jeder, aber du weißt, wie sauer Fans sind, wenn ihnen ein Zeitfenster genannt wird und es kommt ein halbes Jahr später das Statement, es wird wohl mehr Entwicklungszeit brauchen, als wir dachten. Ja, diese BlizzCon, die sie da veranstaltet haben, war eh nur eine Entschuldigungscon, weil da hat man auch Overwatch 2 angekündigt, wo der erste Teil mittlerweile tot ist, ja, gefühlt, weil der Hauptentwickler ist abgesprungen, aber mein Gott, Blizzard erschießt sich gerade. Seitdem Blizzard von Activision gekauft wurde, oder dieser Zusammenschluss gab mit Activision zusammen, ist Blizzard einfach für den Arsch. Man kann es nicht anders sagen. Die reiten sich immer mehr in die Scheiße rein. Das ist leider so. Ich freue mich auch trotzdem auf die Special Diablo Officer gibt bei Blizzard, zu dem alle Entwickler einmal hin müssen. Hallo, lieber Special Officer Bullshit. Wie kann ich hiermit den größten Skandal machen? Also so kommt es mir vor, sorry. Aber jedes Ding, das die ankündigen, wird begleitet von einem Skandal oder einem Buhruf oder sie beleidigen ihre Fans. Ich weiß nicht, was die da gerade auch für einen Trip machen. Ich habe keine Ahnung. Zurzeit halten sie sich sehr zurück, was ich ganz gut finde. Also halt so gut, wie es halt geht. Es sind halt einige Sachen rausgefunden, die ich über die nicht erwähnen will. Es ist halt blöd, dass die Firma, die halt damals wirklich so gut war, mittlerweile in die Scheiße reingeraten ist. Aber dennoch, ich freue mich auf Diablo 4. Ich freue mich tatsächlich drauf. Ich freue mich erst, wenn es was Handfestes gibt. Wenn es da ist. Wie oft haben wir schon einen super geilen Trailer gesehen? Oder haben Versprechungen auf einer BlizzCon mit super geilem Videomaterial bekommen? Und danach ist der Programmierer, der Entwickler und das gesamte Team einfach mal um die Hälfte gekürzt worden und rausgekommen ist das, was halt die halbe Mannschaft in der Hälfte der Zeit beim doppelten Preis für einen Verkauf hinbekommt. Du bist immer noch sauer für Warcraft 3, oder? Merkt man das? Ich würde sagen, ich bin gebrandmarkt, weil wenn die mir das mit Diablo 4 wieder antun, das werde ich Ihnen verzeihen. Ja, das stimmt allerdings, ja. Also mehr als warten kann man nicht. Das ist halt das. Also ich persönlich warte auf Diablo 4. Ich freue mich drauf. Von dem, was ich gesehen habe, von den, die Zwischensequenzen sind sehr hübsch animiert, ist klar. Von der einen Zwischensequenz, die wir da gesehen haben, sah hübsch aus. Gefällt mir. Sieht schön düster aus. Ich freue mich drauf. Wir werden halt warten bis circa 2025, bis es dann endlich erscheint. Und bis dahin vergnügen wir uns weiterhin 25, mit Teil 2. 3 Jahre, du bist echt optimistisch. Ja, ich sag ja, 25. Also ich hatte vor, es 2030 zu spielen. Wenn es dann auch fertig ist. Ah, okay, gut. Wenn dann wenn's spielbar ist. Wenn sie alle Dinge, die sie vorher reingepatcht haben, gesagt haben, ja, das verbessert das Spiel, sich entschuldigt haben und wieder rausgepatcht haben. Dann 2030, ja, das stimmt. Dann genau, dann spiele ich's, weil ich freue mich tatsächlich auf Diablo. Ich muss auch. Ich sagen, auf den neuen Teil. Ich warte leider schon zu lange. Wir warten am liebsten hätte ich es morgen. Ja. Und egal, was sie machen, ich werde wieder auf denselben Scheiß reinfallen, selbst wenn es Müll ist, was sie produzieren. Blizzard hat mein Geld schon. Es kommt raus, es gibt einen Vorbestellerbonus. Shut up and take my money. Können Spielefirmen aufhören, uns so zu begeistern, dass wir ihnen trotzdem das Geld in den Rachen werfen? Egal. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass es irgendwann mal erscheint. Wir werden sehen. Ich würde zumindest gerne mal mehr hören zum Storyplot. Weil das, ja, was du schon gesehen hast in dem Trailer, sah echt interessant aus. Ja, da kannst schon du viel draus machen. Wie das eine richtig düstere Horror-Story. Das wär's mal wieder. Richtig, ja, das stimmt. Das wäre auch mal wieder richtig gut. Vor allem, ich hätte ja überhaupt nichts dagegen. Wenn wir da eine richtig coole Story reinkommt hätte. Was wir übrigens noch nicht ganz erwähnt haben, sind übrigens dadurch, dass es Diablo gibt, ne? Oder Diablo gab, aber gab es Klone? Auch unglaublich viele Diablo-Klone. Und alles spielt sich irgendwie gleich. Schon. Und bisher dachte ich mir immer, oh, warum kann ich nicht endlich wieder Diablo 2 spielen? Es ist schon so ein bisschen irgendwie, ja. Man hat unglaublich viele Diablo-Klone. Wenn man mal so einfach mal so ein paar ranzieht, ne? Einfach mal so ein ganzen paar ranzieht. Ich glaube, ich habe sogar davon relativ viele gespielt, sehe ich gerade in der Liste, die ich hier gefunden habe. Zum Beispiel hätten wir da Grim Dawn. Das sagt dir vermutlich nichts, oder? Sagt mir gar nichts. Gar nichts? Grim Dawn ist ein so ein apokalyptisches Ding, also so eine apokalyptischen Welt. Typische 0815 Story, die Menschheit ist kurz vorm Ende und so weiter und du bist ein Typ, der durch die Gegend läuft, alles kaputt prügelt. Ja. Und 1000 Milliarden Items, verschiedene Sachen. Also es ist eigentlich immer wieder dasselbe. Das heißt, man läuft durch hübsche Sachen durch, prügelt alles nieder, levelt seinen Charakter mit verschiedenen Stats rauf und wird immer mächtiger. Das sind hier eigentlich. Das typische Diablo-Setting. Ja, richtig. Von dem, was mir da am meisten gefallen hat, ist tatsächlich The Incredible Adventures of Van Helsing. Okay. Alle drei Teile, die haben eine schöne Story, kann man schön nebenher spielen. Ist ganz interessant gemacht, haben Spaß gemacht. Und Torchlight 1, 2 und 3. Wobei ich habe tatsächlich 1 und 2 nur gespielt und trotz dessen, dass letztes Jahr der dritte so billig auf der Switch war, wegen dem zweiten ihn mir nicht gekauft. Warum? Der zweite hatte das gleiche wie Diablo 3, nur noch langweiliger. Ah, okay. Die Story hat am Ende nicht mal mehr Sinn gemacht. Ja, macht sie im dritten auch nicht, aber es macht Spaß. ich bin trotzdem gern durch die Gegend gerannt und habe Sachen kaputt gemacht. Bin ich auch. Ich hab mich nur aufgeregt, wo ich dann erst mir dachte, bitte sei endlich bald vorbei, die Story fängt sowas von an, mir auf den Keks zu gehen und die macht keinen Sinn. Und dann auf einmal knallst du irgendwen über den Haufen, der null Problem macht, der sich nicht anfühlt wie ein Boss. End Credits. What? Ja, ja. Ich saß echt dran, hab mich umgedreht und hab dann quasi zu Hause nachgefragt, sehe ich da gerade die Credits? Also das kann nicht sein, das fühlt sich nicht an wie das Ende. Einfach, wir haben keinen Bock mehr, tschüss. Ja, es hat sich so ein bisschen komisch angefühlt, das stimmt. Einer der besten Klone, finde ich übrigens, ist Vulcan Lords of Mayhem. Gibt es seit dem 13. Februar 2020, habe ich mir damals gekauft für Steam. Hab's nicht lange gespielt, weil mein Rechner immer zu schwach war, aber ich fand's ganz witzig. Ja, leider. Auch heutzutage noch immer das gleiche Problem. Ich habe immer dasselbe Problem mit PCs, ja. Deswegen hasse ich PC-Gaming. Hör mal auf damit. Habe ich auch, komplett. Von dem, was ich gespielt habe, her fand ich es nicht schlecht. Es ist sehr düster, es hat eine sehr düstere Story, es ist sehr blutig, sehr abgefahren. Du spielst eins der Kinder von Heimlock, eine elitären Gruppe von Kriegern, welche Dämonen und Hexerei bekämpft. Allerdings erwacht während des Kampfes eine Kraft in euch, was euch zum Feind eurer bisherigen Gefährten macht. Auch wieder 0815, ne? Du bist der Gute, aber dann sind ja dann doch die Bösen und so weiter. Und, kann man ja aber spannend aufziehen, ne? Ja, haben sie auch. Was ich gehört habe bei dem Spiel, das interessiert mich tatsächlich selbst auch, das soll die Story richtig gut sein. Ja, die kommt ein bisschen, fängt ein bisschen langweilig an, aber kommt richtig gut in Fahrt nach einer ganz kurzen Zeit. Das ist das Schöne. NPCs versorgen euch mit Quests. Die Story ist in mehrere Akte unterteilt. Wird immer wieder geupdatet. Während der Quests erwarten euch, wie in Diablo, Kämpfe gegen Unmengen an Monstern. Also wirklich Unmengen an Monstern. Ihr verbessert euren Helden umfangreiche Skilltree. Und darüber hinaus baut ihr eine Stadt, wofür ihr grinden müsst. Das ist halt, es ist sehr, sehr gut. Mit Stadtbau sogar. Ja, es ist ein sehr gutes Hack'n'Slay, kann ich eigentlich nur empfehlen. Für das Ding, wenn es mal günstig ist, für so einen 10er, kann man sich es auf jeden Fall holen. Gibt es nur auf Steam, nur auf PC. Aber das ist tatsächlich einer der besten, die ich gespielt habe. Victor Varan gibt es noch, das ist auch für Konsolen erschienen. Das ist relativ okay. Es geht. Aber von den besten, die ich gespielt habe, ist halt meines Erachtens die Torchlight-Reihe. The Incredible Adventures of Van Helsing und halt Vulcan Lords of Mayhem. Das sind halt die besten Klone, finde ich, die man spielen kann. Also bei Torchlight 1 gehe ich definitiv mit. Das hat mich richtig gepackt. Das war richtig geil, ja. Eins der schlechtesten. Kann ich leider nicht sagen. Eins der miesesten und schlechtesten übrigens aller Zeiten ist fucking Minecraft. Dungeons. Das ist das langweiligste, langweiligste Diablo-Klon, den ich jemals gespielt habe in meinem Leben. Muss ich ehrlich sagen, ja. Also dagegen ist die Story von allen anderen, die ich jetzt gerade in diesem Podcast für langweilig empfunden habe, Pulitzerpreis verdächtig. Ja, ohne Scheiß. Weil Minecraft Dungeons can suck it. Fuck this game. Ich hatte mich gefreut auf Stories. Ich auch. Dann habe ich es gespielt und sofort wieder Dungeons. Weg. Auf Dungeons. Auf Dungeons. Ja, Dungeons. Ja. Und dann aber sofort wieder weg. Ja. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Stunde durchgehalten. Ich hab's. Es war im Game Pass. Ne? Ich hab's ausprobiert im Game Pass. Hab's gespielt. Es ist der fürchterlichste Diablo-Klon, den ich je gespielt habe im Leben. Er ist hässlich, die Story ist kacke, das Gameplay ist scheiße. Scheiße für ein Diablo. Das Loot-System ist kompletter Müll. Und das kannst du wegschmeißen. Furchtbar. Komplett Rotz. Also, das Ding ist echt scheiße. Aber ansonsten, die anderen Klone, wie gesagt, draußen fährt ein Vollidiot. Es ist warm, es ist normal. Wie gesagt, die anderen Klone kann man sich wirklich anschauen, finde ich. Also kann ich auch empfehlen. Für jeden wird da was dabei sein. Ja, jetzt gibt's ja zurzeit Lost Ark. Was begeistert so mich nicht. Hast du es gespielt? Tatsächlich, ich habe es gar nicht erst angefangen zu spielen. Ich habe mal reingeguckt. Gibt ja heutzutage Gott sei Dank mehr als genug Streamer, bei denen man sich das Spiel auch mal angucken kann vorher. Ja. Habe ich auch gehört, ja. Ich würde es gerne spielen, aber ist wieder das alte Problem. Ich habe kein Recht. Dein Rechner. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe zugeguckt und hatte irgendwie keinen Bock drauf. So gar nicht. Es mag ein gutes Spiel sein, aber es bedient mich als Kunde einfach nicht. Ich bin einfach nicht die richtige Zielgruppe dafür. Ja. Es ist ein Free-to-Play-Game. Also das heißt, man kann es sich runterladen, kann es spielen, solange man möchte. Die Story soll ganz gut sein, habe ich gehört. Von dem, was ich gesehen habe, ist es, naja, aber okay, ist halt Geschmackssache. Ja. Ach, die Story fand ich echt gut, was ich so gesehen habe dabei. Also wenn man das spielen möchte. Ich bin spielerisch nicht überzeugt und ja, ich will einfach Diablo 4. Kämpfertechnisch ist es halt ein bisschen anders, weil es steuert sich nicht so wie ein typisches Diablo, sondern es steuert sich, hab ich mir sagen lassen, mehr wie LOL. Okay. Das ist das Bekloppte daran, ja. Die haben gesagt, es gibt eine Steuerung für Controller, aber die Steuerung für Controller ist Katastrophe. Man sollte es tatsächlich mit Mossen das Tastatur mehr spielen. Hab ich gehört. Also gut, dass ich nicht angefangen habe. Von Leuten, die über 300 Stunden in diesem Spiel haben. Wie gesagt, die kann man sich anschauen. Ansonsten, wie gesagt, Vulcan, die Torchlight-Reihe und die Incredible Adventures of Van Helsing. Die kann ich euch an das Herz legen. Mit denen hat man immer noch Spaß. So kann man halt sich die Wartezeit, wie heißt es immer so schön, die Wartezeit auf Diablo 4 verkürzen. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Unser kleiner Einblick in die gute Diablo-Welt und dessen Klone. Großartige Diablo-Welt. Ja, okay, großartige Diablo-Welt und dessen Klone. Ich danke dir, Markus, dass du wie immer hier warst und mich jetzt unterstützt hast. Auch immer wieder gern. Und damit sage ich das, was ich immer sage am Ende. Macht, was immer ihr wollt, aber vergleicht bloß eure Beute. Macht's gut!